den Hund. Die Ketten sind geh und geschlagen, das neidische Albion. Nun führt uns ein Führer zum Sieg übers Meer, wir zerreißen das schändliche Band. Lebt wohl, kleines Mädel, und weil ich so sehr, wir sehen nach England. Nun führt uns ein Führer zum Sieg übers Meer, wir zerreißen das schändliche Band. Lebt wohl, kleines Mädel, und weil ich so sehr, wir sehen nach England. Morsches Weltreich zerbricht. Wir haben es lange getragen, nun halten wir furchtbar Gericht. Nun führt uns ein Führer zum Sieg übers Meer, wir zerreißen das schändliche Band. Lebt wohl, kleines Mädel, und fein nicht so sehr, wir ziehen nach England. Ein Führer zum Sieg übers Meer, wir zerreißen das schimpfliche Band. Lebt wohl, kleines Mädel, und weil ich so sehr, wir ziehen nach England. Nun führt uns ein Führer zum Sieg übers Meer, wir zerreißen das schimpfliche Band. Lebt wohl, kleines Mädel, und weil ich so sehr, wir ziehen nach England.